Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. 16 Uhr am Mittwochnachmittag. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Unsere erste Ausgabe im Jahr 2019. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir haben ja ab diesem Jahr ein neues Sendeformat, immer um 18 Uhr, wenn ich richtig informiert bin, kommt die Sendung Fanal, das ist die Sendung der guten Nachrichten. Wir greifen dem hier mal vorweg, denn auch wir haben heute eine Menge guter Nachrichten. Die wahrscheinlich beste Nachricht aus Sicht dieser Sendung ist, dass der gefangene Journalist Mumia Abu-Jamal in den USA Rechte auf ein neues Berufungsverfahren zugesprochen bekommen hat. Das heißt, die reale Chance, dass er demnächst mal freikommt, also sagen wir mal realistisch in den nächsten 2 Jahren, die ist extrem gestiegen dadurch. Und wir alle hier waren sehr, sehr erfreut darüber. Mumia Abu-Jamal selbst kommt heute auch in der Sendung zu Wort, denn er berichtet über einen weiteren bahnbrechenden Prozess, den 3 andere Gefangene gegen die Regierung des Bundesstaates Pennsylvania führen, wo es um Hepatitis C-Versorgung für nicht weniger als 7000 Gefangene geht. Dort scheint es kurz vor einem Durchbruch zu sein. Das heute hier in der Sendung, die Details zu Mumias Berufungsverfahren, die müssen wir erstmal alle durchblicken und aufarbeiten. Die werden wir wahrscheinlich in der kommenden Woche in einer ausführlichen Berichterstattung bringen. Deswegen das hier nur mal als Anmerkung. Des Weiteren haben wir einen Bericht von der Silvester zum Knast-Demonstration, die stattfand am Silvesterabend durch Friedrichshain zum Frauenknast in Lichtenberg. Wir haben einen ausführlichen Bericht von Potsdam und Drugstore, den beiden selbstverwalteten Jugendzentren. Das Drugstore ja leider geräumt am 31. Und die Potze ist besetzt. Und das könnt ihr hier in der Sendung hören. Dann natürlich den Demo-Ticker für die kommenden Tage und Veranstaltungshinweise. Da das Ganze sehr wortlastig heute wird, haben wir nur wenig Platz für Musik und Radau, wie ihr es hier da zu schätzen gelernt habt, wie ich denke, in dieser Sendung. Aber bevor wir in die ganzen ernsten Themen einsteigen, hier noch ein wenig Overkill. We'll be right back.

Ausgeh-Tipps für diese Woche. Veranstaltungsmäßig geht das Jahr verhalten los. Wir haben nur ein paar wenige Hinweise rausgesucht. Morgen am Donnerstag um 19 Uhr gibt es einen interessanten Film im politischen Café des Zilloner Goran Friedrichshain unter dem Titel Strike Bike, eine Belegschaft wird rebellisch. Aus dem Veranstaltungstext. Nachdem die 115 MitarbeiterInnen von Bike Systems, ehemals Beria, in Nordhausen im Sommer 2007 ihren Lohn nicht bekommen hatten und außerdem gekündigt worden waren, wagten sie einen ganz besonderen Schritt. Sie besetzten ihre Fahrradfabrik und stellten die Produktion eines eigenen Fahrrads auf die Beine. Das Strike Bike war geboren. Diesen Film morgen am Donnerstag, 19 Uhr, im Zilloner Gora. Das findet ihr an der Grünberger Straße 73 am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain. Der nahegelegene U-Bahnhof ist die Samariterstraße auf der Linie U5. Und für Sonntag um 15 Uhr eine interessante Argumentationstrainingsveranstaltung im Beiz unter dem Titel Aufstehen gegen Rassismus. Aus dem Veranstaltungstext. Werde StammtischkämpferIn. Argumentationstraining gegen Alltagsrassismus. Wir alle kennen das. Auf der Arbeit, im Sportverein, in der Familie oder auf der Straße fallen Sprüche, die uns die Sprache verschlagen. Später ärgern wir uns, hätten gern den Mund aufgemacht. Hier setzt dieser Workshop an. Er soll Menschen in die Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und deutlich zu machen, das nehmen wir nicht länger hin. In Theorie und Praxis werden gängige rechte Positionen untersucht und geübt, das Wort zu ergreifen und für solidarische Alternativen zu streiten, statt für Ausgrenzung und Rassismus. Das am Sonntag um 15 Uhr in der Beiz, das ist ein Kneipenkollektiv in der Schönhauser Allee 26a Ecke Wörterstraße in Berlin-Prenzlauer Berg, nahe den U-Bahnhöfen oder zwischen den U-Bahnhöfen Senefelder Platz oder Eberswalder Straße, beide auf der Linie U2. So, und das waren auch schon für unsere Veranstaltungshinweise für diese Woche. Einige weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören. Zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de.

Sollte der von Ihnen gemeinsam erarbeitete Vorschlag für die Vergleichsvereinbarung rechtswirksam werden, dann wäre das eine bahnbrechende Veränderung der Art und Weise, wie der Staat und sein Gefängnisregiment bislang mit der Behandlung von Hepatitis C-Fällen umgingen. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien im Original am 20. Dezember 2018 unter dem Titel Kimanti Settled? Fragezeichen auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am 31. Dezember 2018 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Radioaktiv neigt sich dem Ende zu. Ihr hört gleich noch den Demo-Ticker, der ist diese Woche recht kurz. Ansonsten bleibt mir nur der Verweis auf unseren Podcast. radioaktivberlin.blogsport.de ist die Webseite. In wenigen Stunden wird der Podcast dort hochgeladen sein und dann könnt ihr diese Sendung gerne nochmal hören oder auch Freundinnen und Bekannten weiterverlinken, wenn ihr sie denn empfehlen wollt. Ich wiederhole nochmal die Blogadresse www.radioaktivberlin.blogsport.de. Jetzt kommt der Demo-Ticker und danach das letzte Wort, wie immer in dieser Sendung, hat der gefangene Journalist Mumia Abu Jamal. Ich habe immer gesagt, das wird er so lange machen, bis er frei ist und das hier selber machen kann. Jetzt langsam ist die Zeit ja absehbar. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Radioaktiv Demo-Ticker. Beginnen wir übermorgen am Freitag, den 4. Januar um 18 Uhr vor dem Umspannwerk in der Olauer Straße Paul-Linke-Ufer gibt es wieder Lärm gegen Google und Co. aus dem Veranstaltungstext. Der Google Campus kommt nicht, aber wir hören nicht auf, gegen die vielen Bereiche von Verdrängung und Kontrolle unserer Leben zu kämpfen. Wie immer, selbst organisiert und ohne Erlaubnis. Bring den Lärm und deine Wut. Shut down every authority. Start up revolt. Noise against Google and its colleagues. Das am Freitag, den 4. Januar, ab 18 Uhr in der Olauer Straße, Ecke Paul-Linke-Ufer. Am Samstag gibt es dann um 17 Uhr am Brandenburger Tor einen Rundgang unter dem Motto Alle Macht den Räten. 100 Jahre Berliner Januaraufstände mit dem Referent Bernd Langer aus dem Veranstaltungstext. Eine revolutionäre Erhebung beendete am 9. November 1918 im Deutschen Reich den Ersten Weltkrieg. Der Kaiser flieht nach Holland, die Republik wird verkündet. Doch statt einer Räteherrschaft tritt im Dezember eine Regierung unter Regie der SPD und drängt auf die Wahl zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung. Die Idee einer zweiten Revolution geistert durch die linksradikale Bewegung. Am 5. Januar 1919 wird eine Solidaritätsdemonstration für den abgesetzten linken Polizeipräsidenten von Berlin, Emil Eichhorn, zum Ausgangspunkt für einen bewaffneten Aufstand. Anlässlich des 100. Jahrestages wollen wir unter den Linden an authentischen Orten mit zeitgenössischen Bildern und Texten an diese Tage erinnern. Ja, das ist der Demo-Ticker für diese Woche. Weitere Termine findet ihr im Stressfaktor unter www.stressfaktor.squad.net. Schon an Radioaktiv Berlin, die nämlich das ist dir. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather. And an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal. Down from the glen came the marching men with their shields and their swords. They believed to be right, overthrow the overlords. To the town where there was plenty, They brought plunder, sword and flame.